Erster, ich sah wieder auf und bemerkte eine fliegende Schriftrolle. Zweiter, als er mich fragte, was siehst du, antwortete ich, ich sehe eine fliegende Schriftrolle, die sehr lang und breit ist. Dritter, dann sagte er zu mir, das ist der Fluch, der über das ganze Land kommt. Denn jeder, der stiehlt, wird deswegen aus dem Land entfernt, und jeder, der falsch schwört, wird ebenfalls entfernt. Vierter, der Herr der Heerscharen sagt, ich habe diesen Fluch gesandt, damit er in das Haus des Diebes und in das Haus dessen kommt, der bei meinem Namen falsch schwört. Er soll sich dort festsetzen und das Haus mit seinem Holz und seinen Steinen zerstören. Fünfter, danach trat der Engel, der mit mir sprach, hervor und sagte zu mir, schau doch auf und sieh, was da erscheint. Sechster, ich fragte, was ist das? Er antwortete, das ist das Epha, das herauskommt. Es steht für die Schuld der Menschen im ganzen Land. Siebter, plötzlich hob sich eine runde Bleiplatte, und ich sah eine Frau, die im Epha saß. Achter, er sagte, das ist die Bosheit. Dann warf er die Frau zurück in das Epha und legte die Bleiplatte auf dessen Öffnung. Neunter, als ich danach aufblickte, sah ich plötzlich zwei Frauen erscheinen. Der Wind blies in ihre Flügel, die wie Storchenflügel aussahen, und sie hoben das Epha zwischen Himmel und Erde. Zehnter, ich fragte den Engel, der mit mir sprach, wohin bringen sie das Epha? Elfter, er antwortete mir, sie bringen es ins Landsinir, um dort eine Wohnung dafür zu bauen. Wenn die Wohnung fertig ist, stellen sie es an seinen Platz.